Father, thank you for Vater, who you are. Nochmals danke. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I got to speak five times in the last 3 days. In den letzten 3 Tagen habe ich 5-mal gesprochen. And this one thought is very much on my heart. Und ich habe einen Gedanken sehr im Herzen. And that is humility. Das ist die Demut. And how important God considers humility. Und wie sehr das bei Gott wichtig ist, die Demut. And what humility is. Und was Demut ist. And we can define humility. We can define it. Wir können die Demut definieren. As the willingness to depend on God. Als das Willentliche von Gott abhängen. The willingness. Also das. Die Bereitschaft. There's a willingness. There's a willingness. Da ist eine Bereitschaft da. It's not just dependency, but a willingness to depend. Also eine Bereitschaft, abhängig zu sein von Gott. Willingness to depend. It's something from the heart. Also dieser Wille, der aus dem Herzen kommt. And we know from James chapter 4, verse 6. Aus Jakobus 4, Vers 6 wissen wir, that God resists the proud. Dass Gott dem Stolzen widerstrebt. He resists. Er widerstrebt ihm. He comes against you. Das geht gegen dich. He makes life difficult for you. He frustrates you. Das heißt, er erschwert dir das Leben. Er frustriert dich. He closes doors for you. Er schließt dir die Türen zu. Blessings that you would have had, he does not give. Und Segnungen, die du erlangen hättest können, die gibt er dir nicht. Because God resists the proud. Weil Gott dem Stolzen widerstrebt. Nebuchadnezzar found that out. Der Nebukadnezar hat das erlebt. When he was boasting in his heart, wie er sich in seinem Herzen rühmte. That here is Babylon that I have created. Da ist Babylon, ich habe es gemacht. And while the words were still in his heart, und während er noch diese Worte im Herzen dachte, God chastened him. Züchtigte ihn Gott. And he became like an animal. Er wurde wie zu einem Tier. For 7 years. 7 Jahre lang. It says his hair grew and they were like eagle's wings. His hair. Also sein Haar wuchs und das heißt, es schaute aus wie die Schwingen von einem Adler. And his claws, his fingernails were like claws. Und seine Fingernägel waren wie Krallen. For 7 years he lost his senses. Und 7 Jahre lang war er außer Sinnen. A little bit like the prodigal son. So wie der verloren gegangene Sohn. The younger son. Der jüngere Sohn. He went away from his father. Er zog aus von seinem Vater and weg. And then it says he was eating with the pigs. Und dann heißt es, er aß bei den Schweinen. And then he came to his senses. Und dann kam zu Sinnen. And how it is possible as believers to lose our sense. Und wie es eben möglich ist, unsere Sinne zu verlieren to begin als gläubige to make, Menschen. To begin to make decisions in our life that are senseless. Und Entscheidungen in unserem Leben zu treffen, die sinnlos sind. To go away to follow a path that is senseless. Einen Weg zu beschreiten, der sinnlos ist. That brings no fruit. Der keine Frucht hervorbringt. It's destructive to ourselves. Der für uns zerstörerisch ist. And at the end of all of this, und am Ende all dessen, Nebuchadnezzar was restored. Wurde Nebukadnezar wiederhergestellt. And God gave him his throne back. Und Gott gab ihm auch seinen Thron wieder. And he received even more honor. Und er erlangte noch mehr Ehre. And then he begins to praise God. Und dann beginnt er Gott zu preisen. In Daniel chapter 4. In Daniel 4. And at the end of it. Und am Ende dessen. He says this. Sagt er Folgendes. In verse 37. In Vers 37. And I realized. Und ich erkannte. That God. Dass Gott. Is able. Fähig ist, to humble the proud. Den Stolzen zu demütigen. Oh, God is able to humble the proud. Gott ist in der Lage, den Stolzen zu demütigen. When we get to heaven one day, wenn wir eines Tages in den Himmel gelangen we can werden, check the eternal records. Da werden wir die ewigen Aufzeichnungen we uns have ansehen one können. Of those statistic pies, you know? Da wird so Statistiken geben. And you can put your hand on it and you know, you identify who you are. Da legst du deine Hand drauf, du wirst einmal zunächst identifizieren, wer du bist. And you can ask any question. Und dann kannst du Fragen stellen. And you say, can you tell me the percentage of how much of my time on earth was spent in pride? Da stellst du folgende Frage: Kannst du mir sagen, wie viel Zeit ich auf Erden in Stolz verbracht habe? I wonder how shocked we would be. Und ich frage mich, wie sehr wir da schockiert sein werden. Because pride is very subtle. Weil der Stolz ja eine sehr subtile Sache ist. Pride does not recognize pride in itself. Stolz erkennt den Stolz in sich selbst ja nicht. A proud person does not recognize that he's proud. Ein stolzer Mensch erkennt nicht, dass er stolz ist. Because pride is blinding. Weil Stolz blendet. So we've got to humble ourselves before God. Also müssen wir uns vor Gott demütigen. And understand that God has a program to keep us humble. Und erkennen, dass Gott ein Programm hat, um uns demütig zu halten. So we are sensitive to God who is humbling us. Also sind wir da sensibel in Bezug auf Gott, der uns demütigt. In 2. Corinthians chapter 12. Im 2. Korinther 12. The Apostle Paul was taken to heaven. Wurde der Apostel Paulus in den Himmel entrückt. He says, I don't know if I was in my body or not. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich im Leib war oder außerhalb meines Leibes. But I saw things you cannot put into human words. Aber ich habe Dinge gesehen, die kannst du nicht in menschliche Worte fassen. Where am I? Wo bin ich? Wow. Wow. I'm home. Where was I? Wo war ich? Was I in my body? War ich da im Leib? Was I in my soul? In meiner Seele? I don't know. Ich weiß es nicht. Paul, what's the problem? Paulus, was hast du? I just saw heaven. Ich habe den Himmel gesehen. What was it like? Und wie war's? I can't find a word. Ich kann keine Worte finden. Glorious is not herrlich, enough. Herrlich, das ist nicht beautiful genug. Is not enough. Schön, das ist nicht genug. Fantastic is not enough. Fantastisch, das ist nicht genug. It's indescribable is not enough. Unbeschreiblich, das ist nicht genug. And because God showed him heaven, und weil Gott ihm den Himmel zeigte, God knew that he could become proud. Wusste Gott, dass er stolz werden könnte. So God gave him a thorn. Also gab ihm Gott einen Stachel. It says a messenger of Satan. Ein Botschafter Satans heißt das. To keep him from becoming proud. Der ihn davon abhalten sollte, stolz zu werden. You wonder how many thorns God puts in our lives. Ihr fragt euch vielleicht, wie viele solche Stachel Gott in unser Leben setzt. And how many things that we experience that we could become proud of. Und wie viele Dinge wir erlebt haben, von denen wir eben stolz werden könnten. Interesting thing is that the greatest temptation is to become proud of what God's grace does in our life. Und interessant ist schon, man kann am stolzesten werden über die Dinge, die Gott über Gottes Gnade, welche in unserem Leben wirkt. So we could say that the more grace that God gives us, also könnten wir sagen, je mehr Gnade uns Gott gibt, the more potential there is to become proud. Umso mehr Potenzial gibt es auch stolz zu werden. So God has to give us a thorn. Also muss uns Gott einen Stachel geben. Now listen to this. Nun hört euch das an, das Folgende. And see if you know what this is. Und schaut einmal, ob ihr herausbekommt, worum es da geht. I am a reality of your daily life. Ich bin die Realität deines alltäglichen Lebens. I have many names, ich habe viele Namen, many faces, Gesichter, shapes and forms. Und Formen. I come in every size and color. Es gibt mich in jeder Größe und jeder Farbe. I am blamed for more failures than anyone or anything else. Ich werde für mehr Versagen verantwortlich gemacht als irgendetwas anderer oder irgendjemand anderes. I'm no respecter of persons. Bei mir gibt es kein Ansehen der Person. I do not play favorites. Und ich habe auch keine Lieblinge. And I never choose sides. Und ich schlage mich nie auf eine bestimmte Seite. With me, in mir, are invisible seeds of greatness. In mir befindet sich unsichtbares Potenzial. And immeasurable fields of frustration. Deine Größe zu entfalten und nicht messbares Frustrationspotenzial. Who am I? Also wo bin ich? What you choose to do with me will make you better or bitter. Wie du mit mir umgehen wirst, wird dich entweder besser oder bitter machen. The people who don't want me the most, und die Menschen, die mich am meisten ablehnen, inevitably have the most of me. Hassen mich erwiesenermaßen am meisten. The greatest paradox is, und der große Widerspruch besteht darin, that I will never go away, dass ich nie verschwinden werde. Yet I can show anyone a better way. Die aber einen besseren Weg zeigen kann. Without me, there will be zero chance of success. Und ohne mich hast du null Chancen auf Erfolg. In fact, I am the driving force behind all achievement and progress. Eigentlich bin ich die treibende Kraft hinter all deinen Leistungen und all deinem Fortschritt. And the better you get in dealing with me, the better you will be. Und je besser du im Umgang mit mir wirst, desto besser wirst du sein. It's not a matter of if you will face me. Es geht nicht darum, ob du mir begegnen wirst, but when you will face me. Sondern wann du mir begegnen wirst. And with that, let me make you a guarantee. Und damit lass mich dir eine Garantie ausstellen. I will be in your face every day. Du wirst mich jeden Tag vor Augen haben. I am the one thing in your life that has the potential to help you think bigger. Ich bin die eine Sache in deinem Leben, die das Potenzial hat, dir dabei zu helfen, größer zu denken. Be better. Besser zu sein. And do the impossible in every area of your life. Und das Unmögliche in jedem Lebensbereich wahrzumachen. Most people, by the way, do not know the power I have to make their potential a reality. Leider ist es so, dass alles in Ordnung ist, bis wir uns begegnen. No, just, I skipped, die meisten Menschen können übrigens die Kraft nicht, die ich habe, um und das Potenzial zur Umsetzung. The most important thing about me that you need to know. Das Wichtigste an mir, das du wissen musst, is that I am waiting every day to be used by you. Dass ich jeden Tag darauf warte, dass du mich verwendest. Or in the worst case, oder im schlimmsten Fall, to be used against you. Dass du mich gegen dich verwendest. Who am I? Wer bin ich? I am. Ich bin. Your problem. Dein Problem. Every one of us have a problem. Jeder von uns hat ein Problem. Now watch this. Aber beachtet Folgendes. For every promise that God gives us, für jede Verheißung, die Gott uns gibt, He gives us a problem. Gibt uns ein Problem. The bigger the promise, je größer die Verheißung, the bigger the problem. Umso größer das Problem. Because God has a provision. Weil Gott eine Vorsehung hat. And the problem prepares us for the provision. Und dieses Problem bereitet uns auf die Vorsehung vor. And it seems to always work like this. Und es scheint immer so zu funktionieren. You grab a problem, you grab a promise. Du ergreifst eine Verheißung. God is going to give you a problem. Gott wird dir ein Problem geben. And that problem will prepare you for his provision. Und dieses Problem wird dich für seine Vorsehung vorbereiten. The biggest problem that God has, aber das größte Problem, das Gott hat, is our pride. Ist unser Stolz. Lucifer, son of the morning, der Sohn der Morgenröte, one of the cherub, einer der Cherubine, that was in the very, very front of God's presence. Der in unmittelbarster Umgebung Gottes war. He was called a covering cherub. Wurde als bedeckender Cherub bezeichnet. So he was one of the cherubs that was the closest to God when God was revealing His glory. Also einer der Cherubine, die am unmittelbarsten vor Gott standen, als Gott seine Herrlichkeit zeigte. And he was thinking in his heart. Und er dachte in seinem Herzen, I will ascend above him. Ich werde mich über ihn stellen. I will. Ich werde das tun. In Isaiah chapter 14. In Jesaja 14. In Ezekiel chapter 28 verse 15. In Ezekiel 28, 15. It says that pride was found in his heart. Heißt es, dass in seinem Herzen Stolz gefunden wurde. What is pride? Was ist nun Stolz? Opposite of humility. Das Gegenteil von Demut. If humility is the willingness to depend on God. Wenn also Demut bedeutet, bereit zu sein, von Gott abhängig zu sein. Pride would be the assertiveness dann wäre to Stolz, be independent of God. Dann wäre Stolz diese or the desire also dieses, to be independent ja, dieses Verlangen, unabhängig von Gott zu sein. I want to be independent. Ich möchte unabhängig sein. I don't want to submit to God. Ich möchte mich Gott nicht unterwerfen. I want to do it my way. Ich möchte es auf meine Art tun. Now think, if that's true, how subtle that can come into our life. Also wenn das wahr ist, dann denkt einmal darüber nach, wie subtil das ist und wie leicht das in unser Leben hineinkommen kann. It doesn't have to be a big like, whoa, I'm independent. Das muss nicht was Großartiges sein, so ich bin unabhängig. It can just be a very quiet, I'll do it my way. Es kann einfach ein ganz stilles, ich mache es auf meine Art. But when sein. The Lord was in the garden, aber als der Herr im Garten war, he said, Father, not my will, but thy will be done. Da sagt er, nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern dein Wille. Meekness. Das ist Sanftmut. Thy will. dein Wille. Humility. Demut. Help me. Hilf mir. I need you. Ich brauche dich. I cannot do this. Das kann ich nicht machen. Carry me through this. Trage du mich dahin durch. I cannot make it alone. Ich kann das nicht alleine. Humility, the willingness to depend on God. Demut. Now, willentlich von Gott abhängig zu sein. If we were to define God, also wenn wir Gott definieren müssen, as a humble God, als demütigen Gott, how would we define his humility? Wie würden wir dann seine Demut definieren? Since he doesn't have to depend on anybody, nachdem er ja von niemandem abhängig sein muss, we would define it a little bit different. Wir würden das ein wenig anders definieren. And that brings us to a story. Und das bringt uns nun zu einer Geschichte. Of Abraham. Die Geschichte Abrahams. Where God gave Abraham an incredible promise. Wo Gott dem Abraham eine unglaubliche Verheißung gab. Genesis chapter 12. In 1. Mose 12. The Abrahamic covenant. Dieser abrahamitische Bund. I will make you a blessing. Ich werde dich zum Segen machen. And through you the whole world is going to be blessed. Und durch dich wird die ganze Welt gesegnet werden. And then in chapter 15. Und dann im Kapitel 15. I'm going to give you children. Ich werde dir Kinder, Nachwuchs geben. There are going to be so many. So zahlreich. You're going to be like the stars of the sky. So zahlreich wie die Sterne am Himmel. Cannot even number them. Man kann sie gar nicht zählen. And then again in chapter 17. Dann im Kapitel 17. He confirms the covenant. Da bestätigt er noch diesen Bund. I am going to bless you. Ich werde dich segnen. Your descendants are going to be unbelievable. Und deine Nachkommenschaft wird unglaublich sein. And then he gives him a problem. Und dann gibt ihm ein Problem. He can't have kids. Er kann keine Kinder bekommen. It's just like God, right? Das ist doch so, ja, so ist es bei Gott. You're going to have kids. Du wirst Kinder haben. Many kids. Viele, viele Kinder. Bless you. Do you have the promise in your hand? Hast du diese Verheißung in deiner Hand? Do you believe it, Abraham? Glaubst du sie? Yes. Ja. Can you already see them? Kannst du sie schon sehen? Yes. Ja. Good. Gut. I'll be back. Ich komme wieder. When? Wann? Hello. Hallo. When? Wann? Hello. Hallo. God. Gott. Where do you go? Wo bist du hin? And he's getting older and older and older. He's got a problem. Und er wird älter und älter und älter. He can't have kids. Und er hat ein Problem. Er kann keine Kinder bekommen. Come on, I can't have kids. Das gibt's doch nicht. Komm, ich kann keine Kinder bekommen. God gave him a problem. Gott hat ihm ein Problem gegeben. To prepare him for the provision. Um ihn für die Vorsehung vorzubereiten. And then suddenly. Und dann plötzlich. Years later, at 100 years old. Jahre danach. Beyond childbearing, Abraham has a son. Hat Abraham einen Sohn. And he's called Isaac. Und der wird Isaac genannt. And then it's about 30 years after that. Und dann 30 Jahre danach. God says to Abraham. Sagt Gott zu Abraham. Now take your son. Nimm deinen Sohn. Your only son. Deinen einzigen Sohn. But it wasn't his only son. Aber es war nicht sein einziger Sohn. He had Ishmael also. Er hatte ja auch Ismael. But it was the only son. Aber er war der einzige Sohn, through which God had determined the promise. Durch welchen Gott diese Verheißung vorgesehen hatte. It was a picture of Christ. Er war ein Bild von Christus. God was doing so many things here that Abraham could not possibly comprehend. Gott machte da einfach so viele Dinge, Abraham konnte das einfach nicht verstehen. The pictures of Christ are everywhere. Diese Bilder von Christus, sie sind da überall drin. Abraham is going to become the only person in the Bible. Abraham ist die einzige Person in der Bibel, who's going to become a picture of God the Father. Der ein Bild des Vatergottes sein sollte. The only one. Der einzige. Most of the pictures of Christ. Alle Bilder, also die meisten Bilder sind Bilder von Christus. Isaac is a picture of Christ. Isaac ist ein Bild von Christus. David is a picture of Christ. David ist ein Bild Solomon von Christus. Is a picture of Christ. Auch Salomon. Jonathan is a picture of Christ. Jonathan ist ein All Bild these Christi. Pictures of Christ and Christ and Christ. Alle diese Bilder von Christus. But Abraham is the only person in the Bible who is a picture of God the Father. Aber Abraham ist die einzige Person in der Bibel, die ein Abbild Gottes des Vaters ist. And God says to him. Und Gott sagt zu ihm. Sacrifice Isaac. Opfere Isaac. Take him to the mountain. Sacrifice him to me. Geh hinauf auf den Berg und opfere ihn für mich. Are you kidding me? Come on. Machst du Spaß? Like you are the God of problems or what? Bist du der Gott der Probleme oder why was? Are you making problems? Warum machst du Probleme? Why do you ask me to do such a difficult thing? Warum bittest du mich, solch eine schwierige Sache zu Because tun? It was necessary. Weil es notwendig war. Because God had to produce in Abraham's heart a trust. Weil Gott im Herzen von Abraham Vertrauen schaffen Dependency. Musste und Abhängigkeit. It was an exercise in humility. Es war eine Übung in Demut. Do you trust me? Vertraust du mir? I'm about to bless you, but I gotta know, do you trust me? Ich werde dich segnen, aber vertraust du mir? And you gotta know, do you trust me? Und du musst es auch wissen, vertraust du mir? It has to be very conscious, very real in your mind that you trust me. Du musst dir dessen sehr bewusst sein, sehr real in deinem Sinn, vertraust du mir? Abraham goes to the mountain. Nun, Abraham geht hinauf auf den Berg with two servants. Mit zwei Dienern. And he says to the servants, und er sagt zu den Dienern, you stay here, ihr bleibt da, and the boy and I will go up to the mountain, und der Junge und ich, wir werden hinaufgehen auf we den will Berg, worship, wir werden dort anbeten, and we will return. Und dann werden wir zurückkommen. And in Hebrews chapter 11, und in Hebräer 11, it tells us what that means. Wird uns gesagt, was das bedeutet. It means that Abraham had concluded. Es bedeutet, dass Abraham daraus schloss. The same thing we need to do. Dasselbe, was wir auch machen müssen. Abraham concluded. Wait a minute. Abraham schloss Folgendes. God gave me a promise. Moment mal. Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Of descendants. Eine Verheißung von Nachkommen. Durch Isaac. And now he tells me, kill Isaac. Und nun sagt er zu mir, töte den Isaac. What can this mean? Was kann das schon bedeuten? Only one thing. Eine Sache nur. But I've never thought this before. Aber das habe ich vorher noch niemals I've never so gedacht. Heard of it before. Ich habe es auch noch niemals gehört. But it has to be. Aber es muss so sein. That he will, may I say, raise him from the dead? Dass er, ich meine, darf ich das sagen, ihn von den Toten wieder auferwecken he wird? He would have to. Er muss es doch wohl tun. And this was a picture of Christ. Und das war ein Bild von Christus. God is doing so many things beyond what Abraham can comprehend. Und Gott machte da so viele Dinge hinausgehend über das, was Abraham verstehen konnte. And Abraham is about to kill Isaac. Und Abraham ist dabei, den Isaac zu töten. And Isaac is a picture of Christ. Und Isaac ist ein Bild von He's about Jesus 30 Christus. Years old. He doesn't fight back. Er ist so circa 30 Jahre, er kämpft aber nicht zurück. His father ties his hands. Sein Vater bindet ihm die Hände. Lays him on the altar. Legt ihn auf den Altar. Isaac begins to understand. Wait a minute, I am the sacrifice here. Und der Isaac beginnt plötzlich zu verstehen. Moment mal, ich bin das Opfer. He doesn't fight. Aber er kämpft nicht He trusts an. His dad. Er vertraut seinem Vater. He trusts God. Er vertraut Gott. And Abraham is now committed to this thing. Und der Abraham ist nun wirklich entschlossen, das zu tun. Pulls out the knife. Er zieht das Messer heraus. And he's ready to slice his throat. Und er ist bereit, ihm die Gurgel durchzuschneiden. And just as he's moving his arm, und wie er seinen Arm in Bewegung setzt, the angel stops him. Stoppt ihm der Engel. Says, that's enough. Und sagt, halt ihr inne, das genügt. I know now, ich weiß nun, that you love me. Dass du mich liebst. Actually, now you know that you love me. Genau genommen, nun weißt du, dass du mich Because liebst. God knows everything. Weil Gott ja alles weiß. Wow, what a test. Was für ein Test. And then there suddenly the angel said, look, there's a ram. Und plötzlich sagt der Engel, schau mal, da ist ein Steinbock. There was a ram in the thicket. Ram in the bush. Dort Take gefangen. The ram. Nimm diesen Bock. Which is now a picture of Christ again. Und wiederum ein Bild von Christus. Where God provides a ram. Christ. Gott das Opferlamm vorbereitet hat. Christus. And Abraham names the place. Und Abraham benennt dann diesen Ort Yahweh Yireh. God will provide. Gott wird Vorsorge treffen. Wow. How can we define the humility of God? Wie können wir die Demut Gottes definieren? And here it is. Folgendermaßen. God's humility is his willingness. Gottes Demut ist sein Willen. To provide for all of our needs. Sein Wollen für all unsere Nöte zu sorgen. God's willingness. Also seine Bereitschaft. To provide everything we need. Seine Bereitschaft, alles zur Verfügung zu stellen, was wir brauchen. When we get to heaven. Und wenn wir in den Himmel kommen werden. Heaven is going to be saturated with humility. wird der Himmel richtig gesättigt sein mit Demut. There will not be a speck of pride. Da wird es nicht auch nur eine Kleinigkeit von Stolz geben. It will just be wall to wall to wall humility. Von einem Eck zum anderen wird es nur Demut geben. We will be astonished at how humble God is. Und wir werden erstaunt sein über die Demut Gottes. It says in Ephesians chapter 2 verse 7. In Epheser 2, Vers 7 that in the heißt es, ages to come, dass in den Zeitaltern, die noch kommen sollen, he is going to show us er uns zeigen wird, the riches of his grace, das, die Reichtümer seiner Gnade, in kindness toward us, und zwar in Freundlichkeit uns all gegenüber, the things he's provided, all die Dinge, die er da zur Verfügung gestellt hat. And we will just be in awe. Und wir werden einfach nur sprachlos dastehen. He doesn't miss anything. Er hat da nichts ausgelassen. Everything he's provided. Alles hat er vorbereitet. Wow. But we don't realize it. Aber wir erkennen es nicht. Until there's a problem. Bis es ein Problem gibt. So what should our attitude be toward problems? Also welche Einstellung sollten wir haben Problemen gegenüber? Opportunities. Gelegenheiten. To learn humility. Gelegenheiten, Demut zu lernen. Opportunities to be refreshed in humility. Gelegenheiten, um erfrischt zu werden in dieser Demut. Opportunities to be realigned with humility. Gelegenheiten, um wieder ausgerichtet zu werden in Demut. Opportunities to be, how can you say, restored to humility. Gelegenheiten, um wieder hergestellt zu werden in Demut. Any verb you want to put there. Also was du da auch einsetzen willst. Anything about humility. Irgendetwas in Bezug auf Demut. God is a great God. Gott ist ein großer Gott. He uses our problems. Er verwendet unsere Probleme. The question is, what is my attitude toward my problems? Die Frage stellt sich, welche Einstellung habe ich in Bezug auf mein Problem? The most liberating one is this. Und die befreiendste ist folgende. Father, Vater, thank you. Danke. For my problem. Danke für mein Problem. I hate it. Ich hasse es. But aber I know it's gonna teach me. Aber ich weiß, das wird mich etwas lehren. To depend on you. Mich lehren, von dir abhängig zu Let's sein. Pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. You are Yahweh Jireh. Du bist Yahweh Jireh. We thank you. Wir danken dir. For providing everything we need. Dass du alles bereitstellst, was wir brauchen. But you require from us. Aber du forderst etwas von uns. Humility. Demut. Dependency. Abhängigkeit. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. And you have never given your heart to God. Und du hast Gott noch nie dein Herz übergeben. You've never said to God, take my life. Du hast noch niemals zu Gott gesagt, nimm mein Leben. I want to walk with you. Ich möchte mit dir zusammen like leben. Abraham did. So wie es Abraham tat. I want to know you. Ich möchte dich kennen. It all starts with a prayer. Es fängt alles mit einem Gebet a prayer an. For forgiveness. Mit einem Gebet um Vergebung. Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz, to wash away our sin, um unsere Sünden abzuwaschen, as the Lamb of God, als das Lamm Gottes. And God is waiting for us to come home. Und Gott wartet auf uns, dass wir nach Hause kommen. But it comes through Jesus. Aber es geschieht durch Jesus. Pray with me a short prayer. Betet mit mir dieses kurze Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, cleanse my sin, reinige mich von Sünde. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Say those words. Sag diese Worte. God in heaven. Gott im Himmel. Cleanse my sin. Reinige mich von through meiner Sünde. The blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. You've got to speak it. You've got to speak it. Ihr müsst das You've aussprechen. Got to say it. Ihr müsst es sagen. God in heaven. Gott im Himmel. Cleanse me. Reinige mich. Of my pride. Reinige mich von meinem Stolz. Let's all pray that. Lasst uns das alle beten. God in heaven, Father. Gott im Himmel, Vater, cleanse me, reinige mich my pride. Von meinem Stolz. I want to be a thankful person. Ich möchte ein dankbarer Mensch sein. Forgive me of complaining. Vergib mir, wenn ich mich beklage. Of accusing you. Und dich anklage. I want to be a humble man. Ich möchte ein demütiger Mensch sein. A humble woman. Ein demütiger Mann, eine demütige Frau. I pray. das bete ich.